Die Blendung von Elias Canetti. Dritter Teil. Ein Kopf ohne Welt. Der Tod. Der Tod. Auf dem Heimweg machte Therese ihrer Empörung Luft. Sie lade den Menschen ein und zum Dank wird er frech. Hat sie vielleicht was von ihm wollen? Sie hat das nicht nötig, fremden Männern nachzurennen. Sie ist eine verheiratete Frau. Im Gasthaus hat er erst die Speisekarte genommen und gefragt, was er bestellen soll. Sie war so dumm und hat darauf gesagt: Aber zahlen tue ich. Was der sich alles bestellt hat. Sie würde sich ja jetzt noch vor den Leuten schämen. Bevor er mit dem zweiten Schnitzel anfängt, nimmt er ihre Hand. Das ist die Hand, die mir zu meinem Glück verhelfen wird. Dabei kitzelt er sie. So schön kitzeln kann der Mensch. Das hat ihr noch niemand gesagt, dass sie ein Glück ist. Und ob sie sich beteiligen möchte an seinem Geschäft, woher er denn auf einmal das Geld dazu hat. Da hat er gelacht und gesagt, das Kapital gibt ihm seine Geliebte. Wie alt die Geliebte ist? 30, hat er gesagt. Ob sie schön ist, hat sie gefragt. Die schönste von allen. Da hat sie ein Bild von der Geliebten sehen wollen. Gleich, bitte sehr, auch damit kann ich dienen. Auf einmal steckt er ihr den Finger in den Mund, so einen schönen, dicken Finger hat er. Das ist sie. Da hat sie gesagt, sie liebt die Wahrheit über alles. Sie muss es ihm gleich gestehen. Sie ist eine Frau ohne Kapital. Ihr Mann hat sie aus Liebe geheiratet. Der Herr Grob soll nicht glauben, dass sie auf ihn angewiesen ist. Auf der Straße schauen ihr alle Männer nach. Sie freut sich schon drauf. Punkt 12 geht der Mann schlafen, er schläft gleich ein, er ist so genau. Sie kann den Mann nicht leiden. Der Mensch ist so zudringlich. Dabei ist er gar kein Mann. Drum schläft sie allein in dem Zimmer, wo früher die Wirtschafterin war. Um 12:15 geht sie mit dem Haustorschlüssel hinunter und macht ihm auf. Er braucht keine Angst zu haben. Sie schläft ganz allein. Das Schlafzimmer kauft sie nur, damit die Wohnung nach was aussieht. Sie wird es so einrichten, dass er jede Nacht kommt. Eine Frau will auch was vom Leben haben. Auf einmal ist man 40 und die schöne Zeit hat ein Ende. Gut, hat er gesagt, wenn er liebt, tut er alles für eine Frau. Sie soll sich revanchieren, wie es sich gehört, und den Mann um das Kapital bitten. Er nimmt es nur von ihr. Von keiner anderen Frau. Weil das höchste Glück ihm heute Nacht bevorsteht. Die Liebesseligkeit. Sie liebt die Wahrheit über alles, macht sie ihn aufmerksam und muss es ihm gleich gestehen. Ihr Mann ist geizig und gönnt niemandem was. Der gibt nichts aus der Hand. Nicht einmal ein Buch. Wenn sie ein Kapital hätte, sie täte es sofort in sein Geschäft. Ihm glaubt eine jede aufs bloße Wort. Und zu so einem Menschen hat jede Vertrauen. Er soll doch kommen. Sie freut sich schon drauf. Zu ihrer Zeit gab es ein schönes Sprichwort, das hieß, kommt Zeit, kommt Rat. Jeder muss einmal sterben. Das ist bei den Menschen so. Sie hat den alten Mann nicht aus Liebe geheiratet. Man muss auch an seine Zukunft denken. Der Mann sieht wie ein Skelett aus und ist bestimmt nicht gesund. Jeden Morgen beim Aufstehen denkt sie, heute ist er tot. Wenn sie hereinkommt, lebt er noch. Da legt der interessante Mensch Gabel und Messer zum zweiten Mal hin und sagt, er isst nicht weiter, er fürchtet sich. Wie leicht ist ein Mensch vergiftet? Wenn er verheiratet wäre, hätte er immer Angst. Einer Frau ist alles zuzutrauen. Er kennt die Frauen besser als seine Tasche. Inwendig und auswendig. Nicht nur die Hüften und Schenkel. Obwohl die das Beste an einer Frau sind, wenn man sich darauf versteht. Die Frauen sind tüchtig. Erst warten sie, bis ihnen das Testament garantiert passt. Dann machen sie mit dem Mann, was sie wollen und reichen über der frischen Leiche dem treuen Geliebten die Hand zum Ehebunde. Auf einmal steht er auf, nimmt ihren Mantel vom Ständer und tut so, als ob ihr kalt wäre. In Wirklichkeit war das nur, um ihr einen Kuss auf den Nacken zu drücken. Lippen hat der Mensch wie die Stimme. Und was er dazu gesagt hat? Schöne Nacken küsse ich gern. Und überlegen Sie sich die Sache. Wie er wieder sitzt, fängt er zu lachen an. So macht man das. Wir werden zahlen müssen. Dann hat sie für beide gezahlt. Warum war sie so dumm? Auf der Straße hat dann das Unglück begonnen. Erst sagt er lange nichts. Sie hat nicht gewusst, was sie drauf antworten soll. Wie sie beim Möbelgeschäft sind, fragt er. Ja oder nein? Aber ich bitte Sie, ja. Punkt 12¼. Das Kapital, meine ich. Ganz unschuldig gibt sie ihm eine schöne Antwort. Kommt Zeit, kommt Rat. Wünschen wohl gespeist zu haben. Morgen Vormittag wird das Schlafzimmer geliefert. Oder haben Sie was dagegen? Nein, sagt sie. Bezahlt hätte ich gern heute. Er nimmt das Geld und gibt ihr die Bestätigung. Da kommt der interessante Mensch von hinten und sagt zu ihr laut vor allen Leuten: Für die Stelle als Hausfreund werden Sie sich schon wem anderen aussuchen müssen, Gnädigste. Ich hab Jüngere wie Sie. Um was die schöner sind wie Sie, Gnädigste. Da ist sie rasch hinausgelaufen, hat die Tür zugeschlagen und auf der Straße vor allen Leuten zu weinen begonnen. Hat sie vielleicht was von ihm wollen? Sie zahlt das Essen und er wird frech. Sie ist eine verheiratete Frau. Sie hat es nicht nötig, fremden Männern nachzurennen. Und wer ist schuld dran? Ihr Mann ist schuld. Sie läuft in der ganzen Stadt für ihn herum und kauft ihm die Möbel ein. Und zum Dank dafür muss man sich beleidigen lassen. Warum hat sie so viel Geduld? So ein Mann glaubt, er kann auf einem herumtrampeln. Erst tut man alles für ihn und dann lässt er die Frau vor allen Leuten beleidigen. Was stellt er vor? So ein Skelett. Man könnte ja glauben, er ist gestorben. Wozu lebt sowas? Sowas lebt doch noch. Sie betrat das Haus. Oben sperrte sie die Wohnungstür auf. Im Vorzimmer lagen alle Möbel durcheinander. Sie öffnete lautlos die Tür zum Speisezimmer. Da erschrak sie furchtbar. Die Wände sahen plötzlich anders aus. Früher waren sie braun, jetzt sind sie weiß. Da war was geschehen. Im Nebenzimmer dieselbe Veränderung. Im dritten, das sie als Schlafzimmer herrichten wollte, ging ihr ein Licht auf. Der Mann hat die Bücher umgedreht. Sie fand ihn in seinem Arbeitszimmer. Er lag seiner ganzen Länge nach am Boden, von der Leiter bedeckt, die noch ein Stück über seinen Kopf hinausreichte. Der schöne Teppich ringsherum war von Blut befleckt. Solche Flecken gehen sehr schwer heraus. Auf die Arbeit nimmt er gar keine Rücksicht. Der interessante Mensch müsste das sehen. Sie freut sich nicht drüber. So ist sie nicht. Ist das ein Tod? Über 8 Jahre ist sie täglich auf der Leiter herumgestiegen und hat Staub gewischt. Und ist ihr vielleicht was passiert? Ein anständiger Mensch hält sich fest. Sie rührt die Leiche nicht an. Da plagt man sich mit der schweren Leiter und auf einmal hat man Scherereien mit der Polizei. Sie lässt alles lieber so liegen, wie es ist. Nicht wegen dem Blut. Das macht ihr nichts. Um den Teppich tut es ihr leid. Dafür gehört ihr jetzt alles. Die schöne Wohnung ist auch was wert. Die Bücher verkauft sie gleich. Wer hätte das gestern gedacht? Sie schaltete das Licht der Tischlampe an und suchte unter den Papieren nach einem Testament. Nach einer Stunde sorgfältigen Ordnens und Lesens stellte sie entrüstet fest, dass kein Testament da war. Seufzend beschloss sie auch das Innere des Schreibtisches, sämtliche Laden der Reihe nach zu durchsuchen, bis das Testament zum Vorschein kam. Schon der erste Griff enttäuschte sie schwer. Der Schreibtisch war zugesperrt. Die Schlüssel trug er immer in der Hosentasche. Eine schöne Geschichte. Jetzt stand sie da. Sie durfte doch nichts herausnehmen. Wenn sie zufällig ans Blut ankam, konnte die Polizei glauben. Sie fürchtete sich davor, einfach niederzuknien. Da muss was geschehen. Man kann ihn doch nicht so liegen lassen. Sie holte den Hausbesorger. Was ist? Fragte der drohend. Aber ich bitte Sie, tot ist er. Jetzt hatte er verstanden. Alte Erinnerungen regten sich in ihm. Er war schon zu lange pensioniert, um ihnen sofort zu trauen. Nur langsam wichen seine Zweifel dem Glauben an ein so schönes Verbrechen. Im selben Maße veränderte sich seine Haltung. In voller Uniform tritt er vor die Richter und erklärt, wie man sowas machen müsse. Er ist der Kronzeuge des sensationellen Prozesses. Der Staatsanwalt lebt nur von ihm. Meine Herren, sagt er mit schallender Stimme, der Mensch braucht eine Behandlung. Der Verbrecher ist auch nur ein Mensch. Ich bin schon lange pensioniert, aber ich warne Sie, meine Herren, behandeln Sie das Subjekt schlecht. Dann leugnet die Mörderin frech und das Gericht kann schauen, wo es die Beweise hernimmt. In diesem sensationellen Mordprozess können Sie sich auf mich verlassen. Meine Herren, ich bin ein Belastungszeuge, aber ich frage Sie, meine Herren, wie viel solche Zeugen gibt es? Ich bin der Einzige. Jetzt passen Sie gut auf. So leicht geht das nicht, wie Sie glauben. Erst hat ein Mensch den Verdacht. Dann sagt man nichts und schaut sich die Täterin genau an. Auf der Treppe fängt man zum Reden an. Ein brutaler Mensch. Ja. Da wehrt man sich eben. Ja. Da kann leicht was geschehen. Ja. Der Mensch ist hin, wie nichts. Hin, ja. Das sind mildernde Umstände. Umstände. Die Schuld hat er. Er. Aufs Testament hat er vergessen? Das wäre noch schöner. Der Mensch braucht was zum Leben. Zum Leben. Es geht auch ohne Gift. Therese hatte im selben Augenblick dasselbe gedacht. Sie sprach kein Wort mehr. Sie wollte sagen, der interessante Mensch hat mir zugeredet. Aber ich habe mich gewehrt. Auf einmal hat man Scherereien mit der Polizei. Der Hausbesorger merkte sich die leichtfertige Miene, die sie plötzlich wieder aufsetzte, genau. Bei ihm nützte ihr das nichts. Sie hatte gestanden. Er freute sich auf die Konfrontation von Mörderin und Opfer. Sie bot ihm den Vortritt. Er dankte mit listigem Blinzeln und ließ sie nicht aus den Augen. Er kennt sich aus. Meine Herren, ich gehe auf den Tatort zu. Ich wende mich an die Mörderin und sage, helfen Sie mir die Leiter wegheben? Jetzt glauben Sie ja nicht, ich kann keine Leiter von allein heben. Er zeigt seine Muskeln. Ich habe konstatieren wollen, was die Angeklagte für ein Gesicht macht. Das Gesicht ist die Hauptsache. Da sehen Sie alles. Ein Mensch macht ein Gesicht. Noch während dieser Rede bemerkte er, dass die Leiter sich bewegte. Er stutzte. Keen kam eben zu sich und krümmte sich vor Schmerzen. Er versuchte aufzustehen, aber es ging nicht. Der ist noch lange nicht tot. Therese glaubte ihren Augen nicht. Das ist eine Gemeinheit, kreischte sie. Das gehört sich nicht. Gusch, Scheißgefries! Hol den Doktor! Ich lege ihn derweil ins Bett. Er legte sich den mageren Professor über die Schulter und trug ihn ins Vorzimmer hinaus, wo unter den übrigen Möbeln das Bett war. Vor Mitleid mit dem traurigen Gerippe vergaß er seinen stolzen Prozesstraum. Therese holte indessen den Arzt. Auf der Straße beruhigte sie sich allmählich. Drei Zimmer gehörten ihr, das hatte sie schriftlich. Nur manchmal schluchzte sie noch leise vor sich hin. Tut man das, dass man lebt, wenn man tot ist? Tut man das? Krankenlager. Ja. Ich kann jetzt noch nichts Bestimmtes sagen. Ich bin mir über die Konstitution dieses seltenen Falles nicht im Klaren. Volle 6 Wochen nach dem bösen Fall lag Keen zu Bett. Nach einem seiner Besuche zog der Arzt die Frau beiseite. Von ihrer Pflege hängt es ab, ob ihr Gatte am Leben bleibt oder nicht. Warum haben Sie mich nicht früher geholt? Umstände. Mit der Gesundheit ist nicht zu spaßen. Ja. Der Mann hat immer so ausgeschaut. Dem geschieht nie was. Jetzt kenne ich ihn über 8 Jahre. Wo kämen die Ärzte hin, wenn kein Mensch krank wäre? Mit dieser Feststellung gab sich der Arzt zufrieden. Er wusste seinen Patienten in besten Händen. Keen fühlte sich gar nicht wohl im Bett. Die Türen waren gegen seinen Willen wieder geschlossen worden, nur die zum Nebenzimmer, in dem Therese jetzt schlief, blieb offen. Sie war mit dem Leben, das sie jetzt führte, im Grunde ganz zufrieden. Das neue Schlafzimmer machte sich gut. In Erinnerung an den interessanten Menschen hatte sie eine gewisse Zärtlichkeit dafür und hielt sich gern darin auf. Zum Mann trat sie ein, so oft sie wollte. Sie musste ihn ja pflegen. Das war ihr Recht. Sie hatte inzwischen auch das Innere des Schreibtisches durchsucht und kein Testament gefunden. Aus Fieberträumen erfuhr sie von einem Bruder. Da er bisher verschwiegen worden war, glaubte sie umso eher an sein betrügerisches Dasein. Dieser Bruder lebte, um sie zu prellen, wenn es bald an sauer verdiente Erben ging. Im Fieber hatte sich der Mann verraten. Sie vergaß es ihm nicht, dass er weiterlebte, obgleich er eigentlich schon tot war, aber sie verzieh es ihm, weil er noch ein Testament nachzuholen hatte. Der Mann verdient nicht, dass die Frau ihn so aufopfern pflegt. Eine Frau tut alles für ihren Mann, aber was tut der Mann für die Frau? Der Mann glaubt, er ist allein auf der Welt. Drum wehrt sich die Frau und erinnert den Mann an seine Pflicht. Ein Fehler lässt sich wieder gut machen. Was nicht ist, kann werden. Auf dem Standesamt müssten beide Teile ein Testament machen, damit der eine Teil nicht hungert, wenn der andere Teil stirbt. Sterben muss jeder. Bei den Menschen ist das so. Von der Liebe allein kann man nicht leben. Schließlich gehört man zusammen. Er kann mir ja wieder ohnmächtig werden. Und ich habe die Sorge. Wenn sie fertig war, fing sie von vorne an. Einige Dutzendmal am Tag sagte sie dasselbe. Er kannte Wort für Wort ihre Rede auswendig. Sein Argwohn, sie habe es auf die Bücher abgesehen, hatte seit dem Unglückstag, an den er ungern dachte, stark nachgelassen. Er begriff genau, was sie von ihm wollte. Ein Testament, und zwar eines, in dem er bloß über Geld verfügte. Eben darum blieb sie ihm vollkommen fremd, so gut er sie vom ersten bis zum letzten ihrer Worte kannte. Sie war 16 Jahre älter als er. Aller Voraussicht nach stürbe sie lange vor ihm. Welchen Wert hatte Geld, von dem eines feststand, dass sie es nie bekäme? Hätte sie die Hand auf ähnlich sinnlose Weise nach den Büchern gestreckt, so wäre sie bei aller natürlichen Feindschaft doch seiner Teilnahme sicher gewesen. Ihr bohrendes, ewiges Interesse für Geld dagegen gab ihm Rätsel auf. Geld war das unpersönlichste, nichtssagendste, charakterloseste, was er sich vorstellen konnte. Der Hausbesorger, der den Professor täglich besuchen kam, war anderer Meinung. Er hielt das saftige Stück Geld für sicher, solange der Professor am Leben war. Wer konnte sich bei einem Weib drauf verlassen? Therese führte ihn schweigend herein und verließ, sie fand ihn gemein, sofort das Zimmer. Der Hausbesorger hatte das Sitzen verlernt. Vor seinem Guckloch kniete er. Wenn er schlug, stand er. Wenn er schlief, lag er. Zum Sitzen blieb ihm keine Zeit. Die Weiber kehren totgeschlagen. Alle, wie sie sind. Ich kenne die Weiber. Jetzt bin ich 59. 23 Jahre war ich verheiratet. Ich kenne die Weiber. Alle sind Verbrecher. Feig sind die Weiber. Ich kann zu einem Weib sagen, was ich will, die rührt sich nicht. Warum rührt die sie nicht? Weil sie eine Angst hat. Warum hat sie eine Angst? Weil sie feig ist. Ich hab Weiber verhaut, da hätten sie zuschauen müssen. Meine Frau, die ist aus den blauen Flecken nicht herausgekommen. Meine Tochter, selig, die hab ich gern gehabt. Das war ein Weib, wie man sagt. Mit der habe ich angefangen, wie sie noch ganz klein war. Die Alte hat sie vor die Tochter hingestellt und ich habe sie beide schlagen können. Weil eine Frau redet mir nichts drein, mir nicht. Ich sag, das Schlagen ist eine Kunst. Das muss man lernen. Ein Kollege von mir, der schlägt gleich im Bauch. Der Geschlagene fällt zusammen und spürt nichts mehr. Bewusstlosigkeit darf nicht sein. Das nenne ich Schlagen. Totschlagen kann jeder. Das ist keine Kunst. Jetzt mache ich so und mit ihrem Hirnkasten ist es aus. Ich sage, das kann jeder. Schauen Sie, Herr Professor, das können Sie auch. Jetzt geht's gerade nicht, weil Sie im Sterben liegen. Punkt 11 Uhr stand er auf. Was die Pünktlichkeit betraf, war er mit dem Herrn Professor ein Herz und eine Seele. Lebenswohl, tun's der Frau nix. Ich kann die alte Kisten nicht leiden. Er warf einen kriegerischen Blick ins Nebenzimmer, obwohl er wusste, dass sie nicht drüben war. Ich bin für die Jungen. Schauen's, meine Tochter, selig. Die war das Richtige für mich. Warum? Weil's meine Tochter ist? Jung ist sie. Ein Weib ist sie. Und ich kann mit ihr machen, was ich will, weil ich bin der Vater. Jetzt ist sie auch tot. Die Zache Kisten, da lebt noch. Kopfschüttelnd verließ er das Zimmer. Therese war während der Besuchsstunden beschäftigt. Nur weil sie Zeit brauchte, ließ sie den Hausbesorger, den gemeinen Menschen, dessen Reden sie schon das erste Mal erhorcht hatte, in ihre Wohnung ein. Sie nahm ein Inventar der Bibliothek auf. Es gab ihr zu denken, dass der Mann die Bücher damals umgedreht hatte. Auch fürchtete sie das Erscheinen des neuen Bruders, der dann die wertvollsten Stücke mitgehen ließe. Von alten Zeitungen schnitt sie die schmalen, leeren Ränder herunter und trat damit vor die Bücher. Sie nahm eines in die Hand, las den Namen, sprach ihn laut aus und schrieb ihn auf einen der langen Papierstreifen nieder. Bei jedem Buchstaben wiederholte sie den ganzen Namen, um ihn nicht zu vergessen. Je mehr Zeichen vorhanden waren, je öfter sie das Wort aussprach, umso eigentümlicher veränderte es sich in ihrem Mund. Weiche Konsonanten zu Anfang eines Namens B, D oder G wurden hart und härter. Ihr liebster Buchstabe war das O. Im O-Schreiben hatte sie noch eine Übung von der Schule her. Die O müsst ihr so brav schließen wie die Therese, hat die Lehrerin immer gesagt. Die Therese macht die schönsten O. Unter fertige Streifen zog sie einen Strich, rechnete die Bücher zusammen, merkte sich die Summe im Kopf, für Zahlen hatte sie ein gutes Gedächtnis, und trug sie ein, sobald sie bei dreimaligem Nachrechnen dieselbe blieb. Ihre Buchstaben verkleinerten sich von Woche zu Woche und die Ringe auch. Als 10 Streifen ausgefüllt waren, wurden sie oben fein aneinander genäht und ein neues, sauer erworbenes Stück ihres Besitzes, Inventar über 603 Bücher, in der frischen Rocktasche neben den Schlüsseln versteckt. Nach 3 Wochen ungefähr stieß sie auf den Namen Buddha, der unzählige Male zu schreiben war. Buddha. Seine weichen Laute taten es ihr an. So müsste er heißen, der interessante Mensch, und nicht Herr Grob. Sie schloss die Augen auf der Leiter oben und hauchte mit all ihrer Weichheit. Herr Puder. So wurde aus Puta, wie er ihr ursprünglich hieß, Herr Puder. Wie der schön reden konnte. Und jetzt hatte er das alles geschrieben. In der 6. und letzten Woche seines Krankenlagers, atmete Keen ein wenig auf. Seine präzisen Ahnungen trafen nicht mehr ein. Mitten in ihrer Rede brach die Frau plötzlich ab und schwieg. Sie redete nur noch den halben Tag. Sobald sie schwieg, schloss er glücklich die Augen und schlief wirklich ein. Junge Liebe. Als der Arzt sagte, sie können morgen aufstehen, fühlte sich Keen gesund. Die erzwungene Ruhe war ihm gut bekommen. Er schloss die Türe zum Nebenzimmer und setzte sich bolzengrad an den Schreibtisch. In den Manuskripten herrscht eine heillose Unordnung. Seine Papiere waren durcheinander geworfen. Vorsichtig zwar, aber so, dass er es sehr wohl bemerkte. Er freute sich, sie ordnen zu müssen. Die Manuskripte berührten ihn angenehm. Unendlich viel Arbeit lag vor ihm. Ich frage mich, wie der Schlüssel in die unrechten Hände geraten ist. Ich habe ihn in der linken Hosentasche wieder vorgefunden. Zu meinem Bedauern sehe ich mich genötigt anzunehmen, dass man ihn widerrechtlich entfernt, missbraucht und dann erst zurückgelegt hat. Das Weib hatte hier nach einem Testament gesucht, als ihm, knapp nach jenem Fall, das Fieber all seine Sinne benahm. Ich frage zum ersten und zum letzten Mal, wer hat in meinem Schreibtisch herumgesucht? Bitte, habe ich vielleicht gestohlen? Ich verlange Aufklärung. Aufklären kann jeder. Was soll das heißen? Das ist bei den Menschen so. Der Schreibtisch? Das sage ich ja immer. Was? Wie man sich bettet, so liegt man. Das interessiert mich nicht. Er hat gesagt, die Betten sind gut. Welche Betten? Die Ehebetten können sich sehen lassen. Ehebetten? Das heißt bei den Menschen so. Ich führe keine Ehe. Habe ich vielleicht aus Liebe geheiratet? Meine Zeit ist kostbar. Auf dem Standesamt müssten beide Teile. Ich mache kein Testament. Wer denkt ans Vergiften? Ein 40-jähriger Mann. Die Frau ist wie 30. 57. Das hat mir noch niemand gesagt. Auf dem Heimatschein steht es genau so zu lesen. Lesen kann jeder. So. Eine Frau lässt sich das schriftlich geben. Schriftlich ist am besten. Mündlich kann jeder. Auf einmal wird der Mann ohnmächtig. Man weiß ja nicht, welche Bank. Eine Frau muss die Bank wissen. Ohne die Bank sagt sie nein. Der Mann sagt die Bank nicht. Ist das ein Mann, der die Bank nicht sagt? Das ist ja kein Mann. Ein Mann sagt die Bank. Hinaus! Hinaus kann jeder. Davon hat die Frau nichts. Ein Mann macht ein Testament. Die Frau kann nie wissen. Der Mann ist nicht allein auf der Welt. Die Frau ist auch noch da. Hinaus gehört sich nicht. Das Zimmer bleibt offen. Die Schlüssel sind hier. Da will ja der Mann nicht hin. Er will schon, aber er darf nicht. Hinaus! Erst rettet die Frau dem Mann das Leben, dann darf sie hinaus. Der Mann war ja tot. Bitte? Warum hat er den Hausbesorger nicht selber geholt? Er hat sich nicht rühren können. Erst war er tot und dann hat er der Frau nichts gegönnt. Eine Frau will wieder heiraten. Habe ich vielleicht vom Mann was gehabt? Auf einmal bin ich 40 und die Männer schauen mir nicht mehr nach. Die Frau ist auch ein Mensch. Bitte, die Frau hat ein Herz. Das Herz, das eine Frau hat, hörte sich in ihrem Munde so an, als wäre es gebrochen. Gegen den Türrahmen gelehnt stand sie da, die ganze Gestalt so schief wie sonst nur der Kopf, und bot einen hilflosen Anblick. Keen fielen die hässlichen Testamentsschuppen von den Augen. Er sah sie sehr arm, um Liebe bettelnd, sie wollte ihn verführen, so hatte er sie noch nie gesehen. Ihr Schluchzen machte ihm große Angst. »Ich lasse sie allein«, dachte er. Eiligst verließ er Zimmer, Wohnung und Haus. Armes, verblendetes Geschöpf, Monate sind seit der Eheschließung vergangen. Sie hofft noch auf seine Liebe. Sie ist 16 Jahre älter als er. Sie weiß, dass sie vor ihm sterben wird. Und besteht doch drauf, dass beide ihr Testament machen. Ein Mensch ist nicht zum Lieben auf der Welt. Er hat nicht aus Liebe geheiratet. Er wollte seine Bücher versorgen. Keen war es, als befinde er sich zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Straße. Unter den Menschen, die ihm begegneten, unterschied er Männer und Frauen. Buchhandlungen, die er passierte, hielten ihn wohl auf, aber gerade die früher verpönten Fenster. Berge von unsittlichen Büchern störten ihn nicht, er las ihre Titel herunter und ging, ohne den Kopf zu schütteln, weiter. Hunde liefen über den Gehsteig, trafen ihresgleichen und beschnüffelten einander voller Freude. Er verlangsamte seinen Schritt und sah ihnen erstaunt zu. Als er am Dom vorüberkam, schlugen warme, unheimliche Laute an sein Ohr. Plötzlich wurde er mit Dreck beworfen. Neugierig und erschreckt sah er an den Strebepfeilern hinauf. Tauben schnäbelten sich und gurrten. Am Dreck war keine Schuld. Seit 20 Jahren hatte er diese Laute nicht gehört. Bei seinem Spaziergang kam er täglich hier vorüber. Doch war ihm das Gurren aus Büchern wohl vertraut. Stimmt, sagte er leise und nickte wie immer, wenn eine Wirklichkeit ihrem Urbild im Druck entsprach. Auf das Haupt Christi, der krank und mager mit schmerzverzerrtem Gesicht aus einem Postament wuchs, setzte sich eine Taube. Sie blieb ungern allein. Das merkte eine zweite und setzte sich gleich zu ihr. Da denkt er daran, wie einsam er ist. Daran darf man nicht denken, sonst bringt man es zu nichts. Für wen wäre er denn gestorben, wenn er am Kreuz an seine Einsamkeit gedacht hätte? Ja, er war wirklich sehr einsam. Sein Bruder schrieb ihm nicht mehr. Einige Jahre hatte er die Briefe des Parisers nicht beantwortet, da war es dem zu dumm geworden und er schrieb auch nicht mehr. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Georg war ein Frauenmensch, nie einsam. Er vertrug keine Einsamkeit, so umgab er sich mit Frauen. Auch ihn liebte eine Frau. Statt bei ihr zu bleiben, war er weggelaufen und kränkte sich über seine Einsamkeit. Sofort machte er kehrt und ging mit langen, hoffenden Schritten durch dieselben Straßen nach Hause. Ein Mittelweg muss sich finden. Für eine Frau hat sie ihn 8 Jahre lang erstaunlich still geliebt. Um ihrer Liebe zu entgehen, wird er alles tun, was sie um seinetwillen von ihm fordert. Sie fürchtet den Zusammenbruch seiner Bank. Gut, er wird ihr sagen, welche es ist. Sie kennt sie ohnehin. Einmal hat sie dort einen Scheck eingelöst. Aus dem Vorzimmer schrie er ins Arbeitszimmer hinüber. Nationalbank. Therese stand vor dem Schreibtisch. Ich will mein Testament machen. Er stieß sie heftiger, als es seiner Absicht entsprach, beiseite. Sie hatte während seiner Abwesenheit 3 schöne neue Bögen mit Testament überschrieben. Sie wies darauf hin und wollte grinsen, nur ein schwaches Lächeln gelang ihr. Sie wollte sagen, was hab ich gesagt? Aber die Stimme versagte ihr. Fast wurde sie ohnmächtig. Der interessante Mensch fing sie in seinen Armen auf und sie kam wieder zu sich. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Schrei nicht um. Bleib schön stumm. Sag, es war nix. So war's immer. Und so bleibt es. Für ewige Zeit. Einmal um. Einmal und. Einmal freit. Einmal leid. Aber der Herrgott nicht will. Nutzt es gar nichts. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Weil der Herrgott, was immer, warum? Judas und der Heiland. Hinter dem Testament, wie er es zu Papier brachte, vermutete sie anfangs einen Schreibfehler, dann einen dummen Witz und schließlich eine Falle. Als sie die Zahl zu Gesicht bekam, bemerkte sie harmlos, da sei um eine Null zu wenig. Sie hielt es für selbstverständlich, dass er sich verschrieben hatte. Während er sich davon überzeugte, dass die Zahl richtig war, rechnete sie mit der Zehnfachen und war über diese bitter enttäuscht. Wo blieb da der Reichtum? Sie wollte dem interessanten Menschen das schönste Möbelgeschäft der Stadt einrichten. Es fehlt keine Null. Vor 20 Jahren war eine da. Sie glaubte ihm nicht. Den Rest schickt man vorher dem neuen Bruder. 9 Teile kriegt der Bruder, bevor man stirbt. Einen Teil die Frau, wenn man tot ist. Sie hatte ihn entlarvt. Sie erwartete, dass er sich jetzt schämte und die strittige Null dazuschriebe, bevor es zu spät war. Mit Dreck ließ sie sich nicht abspeisen. Sie ging aufs Ganze. Sie fühlte sich als die Sachwalterin des interessanten Menschen und gebrauchte in Gedanken seine Argumente. Keen hörte nicht recht, was sie sagte, weil er noch immer den Blick auf die Bücher fortsetzte. Als er damit fertig war, überflog er aus Pflichtgefühl das Dokument und faltete es. Morgen gehen wir damit zum Notar. Beim Mittagessen beobachteten sie einander unverhohlen und sprachen kein Wort. Sie schätzte die Aussichten auf eine Richtigstellung ihres Testaments ab. Er prüfte ihr Schriftstück auf orthografische Fehler hin, die es natürlich enthielte. Sollte er es abschreiben oder nur verbessern? Von diesen beiden Maßnahmen würde eine nicht zu vermeiden sein. Während der Nacht lag Therese in Geschäftssorgen wach. Solange der Mann arbeitete bis 12 Uhr, ging ihr die Lichtverschwendung bitter nahe. Seit sie vor der Erfüllung ihrer Wünsche stand, tat ihr jeder vergeudete Groschen doppelt so weh wie früher. Sie lag behutsam und leicht auf dem Bett, weil sie die Absicht hatte, das schöne Schlafzimmer in ihrem Geschäft für neu zu verkaufen. Bisher war nichts dran zerkratzt. Es tät ihr leid, wenn man die Sachen frisch lackieren müsste. Die Obsorge fürs Bett. Die Angst, es zu beschädigen, hielt sie weiter wach. Sie langweilte sich. Morgen wird sie sich nicht mehr langweilen. Die restlichen Stunden der Nacht war sie damit beschäftigt, die Summen, die sie erben würde, durch ihre Geschicklichkeit im O-Schreiben zu steigern. Die konkurrierenden Frauen blieben weit hinter ihr zurück. Verschiedene tauchten auf, wo sie nichts zu suchen hatten. Keine hatte einen gestärkten Rock. Keine war wie 30. Die Beste war über 40. Aber ihre Nullen waren zum Lachen und der interessante Mensch warf sie gleich hinaus. Die Leute gehen alle 8 Jahre lang in die Schule und lernen nichts. Warum lernen die Leute keine O-Schreiben? Ist das vielleicht keine Kunst? Gegen Morgen litt es sie vor Aufregung nicht mehr im Bett. Sie war längst fertig, als Keen um 6 erwachte. Sie verhielt sich ganz still und horchte auf seine Bewegungen beim Anziehen, beim Waschen, beim Abklopfen der Bücher. Die Abgeschiedenheit ihres Lebens und sein lautloser Gang hatten die Empfindlichkeit ihres Ohrs für bestimmte Geräusche auf eine hohe Stufe gebracht. Sie erkannte genau, in welcher Richtung er sich bewegte, trotz dem weichen Teppich und seinem geringen Gewicht. Er unternahm alle möglichen nutzlosen Wege, nur für den Schreibtisch hatte er nichts übrig. Erst um 7 stattete er diesem einen Besuch ab und blieb eine Weile dort. Therese glaubte kurz, das Kratzen seiner Feder zu hören. Der ungeschickte Mensch. Bei ihm kratzt es, wenn er ein O macht. Sie wartete auf ein zweites Kratzen. Jetzt stand er auf und schob den Stuhl beiseite. Nach den Ereignissen dieser Nacht rechnete sie mit mindestens 2 Nullen. Dabei kam sie sich sehr arm vor und murmelte, in der Nacht war alles schöner. Er war schon fertig, das zweite Mal hatte er nicht gekratzt. Sie rückte ihm mit Ungestüm entgegen, auf der Schwelle stießen sie zusammen. Erledigt? Schon fertig. Er wartete auf ihre Antwort, sie auf seine. Da er keine gab, schob sie ihn beiseite und glitt zum Schreibtisch. Richtig. Da lag das Testament. Sie bemerkte, dass die vorletzte Ziffer statt 7 jetzt 5 lautete. Von einer neuen Null entdeckte sie nichts. Da hat er eher rasch noch was abgehandelt, der geizige Mensch. So wie es hier steht, macht es 20 Schilling aus. Aber wenn jetzt die eine Null dazukommt, sind es 200. Mit der zweiten Null macht der Unterschied 2000. Sie lässt sich nicht um 2000 Schilling prellen. Was würde der interessante Mensch dazu sagen, wenn er das erfährt? Sie drehte sich um. Der Fünfer gehört weg. Gib dein Testament her. Bitte, ist hier vielleicht ein Standesamt? Das Spiel zwischen den beiden dauerte einige Tage fort. Sie nahm in seiner Gegenwart keinen Bissen in den Mund aus Angst, es könnten Worte herausfallen. Ihr Hunger wuchs mit ihren Befürchtungen. Bevor sie sich mit ihm zu Tisch setzte, aß sie sich allein in der Küche satt. Sie zitterte vor jeder Bewegung in seinem Gesicht, wusste man, ob diese Bewegung nicht plötzlich in das Wort Notar überginge? Manchmal sagte er einen Satz. Seine Sätze waren selten. Sie fürchtete jeden wie ein Todesurteil. Ihr Körper bedeckte sich mit Schweiß, auch das Gesicht. Sie bemerkte es, wenn nur ihr Gesicht sie nicht verriet. Sie las ihm Wünsche vom Gesicht ab, die er gar nicht hatte. Er hätte jetzt alles von ihr haben können, wenn er nur nichts sprach. Ihre Dienstbeflissenheit galt den Nullen, ihm kam sie zugute. Vielleicht wollte sie ihn auffüttern, ihm die Kraft zu den Nullen einflößen. Vielleicht wollte sie sich nur beweisen, wie sehr sie die Nullen verdiente. Keen bemerkte von alledem nichts. Es genügte ihm, dass sie schwieg. Zwischen China und Japan, sagte er sich einmal, das sei der Erfolg seiner klugen Politik. Er habe ihr jeden Vorwand zum Reden genommen. Er habe ihrer Liebe den Stachel ausgezogen. Als er am vierten Tag früh um 7 das Haus verließ zum gewohnten Spaziergang, glitt Therese in ihrem Äußeren wieder die Diskretion selbst an den Schreibtisch. Sie traute sich nicht gleich an ihn heran. Sie umkreiste ihn einige Male und machte sich unverrichteter Dinge an das Aufräumen des Zimmers. Sie fühlte, dass sie noch nicht so weit war, wie sie hoffte, und schob die Enttäuschung möglichst lange hinaus. Da plötzlich fiel ihr ein, dass man Verbrecher an den Fingerabdrücken erkennt. Sie holte ihre schönen Handschuhe aus dem Koffer, dieselben, die ihr einen Mann verschafft hatten, zog sie an und suchte vorsichtig, um die Handschuhe nicht schmutzig zu machen, das Testament heraus. Die Nullen waren noch immer nicht da. Sie fürchtete, am Ende seien sie doch schon da, aber so dünn geschrieben, dass kein Mensch sie sah. Eine genauere Prüfung beruhigte sie. Am fünften Tag geschah dasselbe. Der sechste Tag war ein Sonntag. Sie stand unlustig auf, erwartete den Spaziergang ihres Mannes und besah sich wie täglich die böse Ziffer des Testaments. Nicht nur die Zahl 12.650, auch die Form jeder Ziffer war ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Sie holte einen Zeitungsstreifen hervor und schrieb die Summe genauso ab, wie sie im Testament stand. Die Ziffern glichen denen Keens auf ein Haar. Kein Schriftkenner hätte sie auseinandergehalten. Bitte. Wie schön das ist. Sie bückte sich über das Testament und verwandelte die Zahl 12.650 in 1.265.000. Die Arbeit mit der Feder gelang so sauber und exakt wie jene vorhin mit dem Bleistift. Als sie die zweite Null beendet hatte, vermochte sie nicht, sich aufzurichten. Die Feder klammerte sich ans Papier und setzte zu einer neuen Null an. Wegen des fehlenden Raumes hätte diese kleiner und gepresster ausfallen müssen. Therese erkannte die Gefahr, in der sie schwebte. Jeder weitere Strich wäre ein Verstoß gegen die Größenordnung der übrigen Buchstaben und Ziffern gewesen. Beinahe hätte sie ihr eigenes Werk zerstört. Die Lust, mit einem Schlag so reich zu werden wie gar kein Möbelgeschäft auf der Welt, wurde groß und größer. Sie kämpfte verzweifelt mit der Feder, die schreiben wollte. Vor Gier, Wut und Ermüdung geriet sie ins Keuchen. Die Rucke beim Atmen teilten sich ihrem Arm mit. Ihre Feder drohte, die Tinte aufs Papier zu verspritzen. Darüber erschrocken zog Therese sie rasch zurück. Sie bemerkte, dass sie den Oberkörper gehoben hatte und atmete etwas regelmäßiger auf. »Man ist ja bescheiden«, seufzte sie und hielt im Gedenken an die verlorenen Millionen vielleicht 3 Minuten in ihrer Arbeit inne. Dann sah sie nach, ob die Tinte trocken war, steckte den schönen Streifen ein, faltete das Testament zusammen und legte es dorthin, wo sie es gefunden hatte. Sie fühlte sich gar nicht befriedigt, ihre Wünsche gingen höher. Da sie nur einen Teil dessen erreicht hatte, was möglich war, schlug ihre Stimmung um. Sie kam sich plötzlich wie eine Hochstaplerin vor und beschloss, in die Kirche zu gehen. Heute war ja Sonntag. An der Wohnungstür hinterließ sie einen Zettel. Bin in der Kirche. Therese. Sie suchte sich die größte Kirche der Stadt, den Dom, aus. Eine kleinere hätte sie nur daran erinnert, dass ihr mehr gebühre. Auf der Treppe fiel ihr ein, dass sie nicht angezogen war. Sie fühlte sich sehr niedergeschlagen, kehrte aber trotzdem um und vertauschte den ersten blauen Rock gegen den zweiten, der genau gleich aussah. Auf der Straße vergaß sie zu bemerken, dass ihr alle Männer nachsahen. Im Dom schämte sie sich. Die Leute lachten sie ja aus. Gehört sich das, dass man in der Kirche lacht? Sie macht sich nichts draus, weil sie eine anständige Frau ist. Sie flüchtete sich in eine stille Ecke des Domes. Da hing ein Bild mit dem Abendmahl, in teuren Ölfarben gemalt. Der Rahmen war ganz vergoldet. Das Tischtuch gefiel ihr nicht. Die Leute wissen nicht, was schön ist. Außerdem war es schon schmutzig. Den Beutel hätte man greifen können. 30 schöne Silberstücke steckten drin. Die sah man nicht, aber der Beutel war doch wie lebend. Der Judas hielt ihn gepackt. Der hätte ihn nicht hergegeben. Der war ja so geizig. Der vergönnte niemanden was. Der war wie ihr Mann. Drum hat er den Heiland betrogen. Ihr Mann ist mager. Der Judas ist dick und hat einen roten Bart. In der Mitte von allen sitzt der interessante Mensch. So ein schönes Gesicht hat er. Ganz blass und die Augen genauso, wie es sich gehört. Der weiß alles. Er ist interessant, aber er ist auch gescheit. Er schaut sich den Beutel gut an. Bitte. Er will wissen, wie viel. Ein anderer muss die Schillinge nachzählen. Er braucht das nicht. Er kennt das von außen. Ihr Mann ist ein Schmutzfink. Der macht das für 20 Schilling. Sie schwindelt man nicht an. Früher stand da ein Zimmer. Da hat er rasch noch einen Fünfer daraus gemacht. Jetzt sind es 2000. Der interessante Mensch wird schimpfen. Kann sie vielleicht was dafür? Sie ist die weiße Taube. Die fliegt ihm grad über den Kopf. Die glänzt, weil sie so unschuldig ist. Sie ist die weiße Taube. Da soll es der Judas nur versuchen. Er kriegt sie doch nicht zu fassen. Sie fliegt ja, wohin sie will. Sie fliegt zum interessanten Menschen. Sie weiß, was schön ist. Der Judas hat nichts zu sagen. Der muss sich aufhängen. Dann nützt ihm auch der Beutel nichts. Den lässt er eben zurück. Das Geld gehört ihr. Sie ist die weiße Taube. Der Judas versteht das nicht. Der denkt nur an seinen Beutel. Dafür gibt er dem lieben Heiland einen Kuss und schwindelt ihn an. Gleich kommen die Soldaten. Die werden ihn packen. Sie sollen es nur versuchen. Sie wird vortreten und sagen, das ist nicht der Heiland. Das ist der Herr Grob. Einfacher Angestellter bei der Firma Groß und Mutter. Dem dürfen Sie nichts tun. Ich bin die Frau. Der Judas will ihn immer übers Ohr hauen. Da kann er doch nichts dafür. Therese war vor dem Bilde niedergekniet und betete. Immer wieder war sie die weiße Taube. Sie sagte es aus tiefstem Herzen und ließ kein Auge von ihr. Sie flatterte dem interessanten Menschen in die Hände, der streichelte sie sanft, weil sie ihn immerwährend rettete. Mit Tauben geht man so um. Als sie zur Kirche hinausging, lachte sie die Leute aus. Sie lachte, wie es ihre Art war, ohne zu lachen. Die Menschen sahen ernst rein und schämten sich. Was waren das auch für Gesichter? Lauter Verbrecher. Man weiß ja, was alles in die Kirche geht. Es gelang ihr, dem Klingelbeutel auszuweichen. Vor dem Portal trieben sich unzählige Tauben herum, weiß waren sie aber nicht. Therese tat es leid, dass sie nichts für sie mit hatte. Zu Hause lag so viel hartes Brot und verschimmelte. Hinter dem Dom setzte sich eine richtige weiße Taube auf eine Steinfigur. Therese sah hin. Es war der Zahnweh-Christus. Ein Glück, dass der interessante Mensch nicht so aussieht. Der müsste sich ja schämen. Auf dem Weg nach Hause hört sie plötzlich eine Musik. Da kommt Militär und spielt die wertvollsten Märsche. Das ist lustig. Das hat sie gern. Der Herr Kapellmeister schaut immer auf sie. Da kehrt sie um und gleitet auf einmal im Takte mit. Die Soldaten auch. Da ist nichts dabei, sie schaut zurück. Für die Musik muss sie sich bedanken. Andere Frauen kommen dazu. Sie ist die schönste von allen. Der Herr Kapellmeister stellt was vor. Das ist ein Mann. Die Musiker warten auf seinen Stock. Ohne den Stock rührt sich keiner. Wenn nur die vielen Kinder nicht wären, die verdecken hier noch die Aussicht. Am schönsten sind die Trompeten. Sowas müsste man täglich hören. Bald ist ein großes Gedränge. Das stört sie nicht, ihr macht man Platz. Niemand vergisst sie zu sehen. Leise summt sie im Takte mit. Wie 30. Wie 30. Wie 30. Die Blendung von Elias Canetti. Dritter Teil: Ein Kopf ohne Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Kien. Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Wolfram Berger als Herr Grob. Thomas Reisinger als Herr Groß. Und Wolf Bachofner als Hausbesorger Pfaff. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulert. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.